Darf man in Gefäßen von Gold und Silber essen und trinken? Bitte. Nein, Beweis. Wo ist der Beweis, dass wir nicht dürfen von in Silber und goldenen Gefäßen, dass wir nicht essen dürfen oder trinken dürfen? Wo ist der Beweis? Na? Wer? Abu Hudayfa hat das nicht gesagt. Der ist Hudayfa ibn al-Yaman. Sehr gut. Schau mal, Hadith Taha. ممتاز. Man darf nicht in Gefäßen, die aus Silber und Gold sind, essen und trinken, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: La tasharabu fi aniyat al-dhahab wal-fidda. Trinkt nicht von Gefäßen, die aus Gold und Silber sind. ولا تأكلوا في صحافهما. Und isst nicht in Tellern aus Gold und Silber. Diese, das sind die Gefäße von Gold und Silber, die sind für die Kuffar in Dunya, in die Zeit, und die sind für euch in Akhira. Die sind für euch in Akhira. Wo ist der Beweis in diesem Hadith, dass wir nicht dürfen? Er hat gesagt, wir sind für euch, das sind für euch im Paradies. Ist das Beweis, dass wir nicht dürfen? Genau, der erste Satz ist der Beweis. Trinkt nicht, isst nicht. Okay. Aber die Frage ist, wenn wir ein Gefäß haben, das besteht angenommen aus Aluminium und Gold. Dürfen wir davon essen? Also dürfen wir in dieses Gefäß benutzen für Essen und Trinken? Aluminium und Gold. Na. Tada. يعني إذا كان مضببا يجوز، أما إذا كان في إمكانية الفصل بينهم فنفصل بينهم، ما كان في إمكان ننظر. فإذا كان أكثر ذهبا، إذا كان أقل ذهبا يجوز. نعم، والمسألة فيها خلاف، بارك الله فيكم في هذه المسألة، ولكن ما في خلاف في التضبيب. شو قلنا معناته التضبيب؟ المطلي، يعني المطلي قليلا الذهب أو الفضة، وليس ذهبا خالصا وليس فضة خالصا، إنما بيكون دائما مقلل. طيب، gibt es noch ein Beweis dafür? Erstmal die Frage: Wenn wir ein Gefäß haben aus Aluminium und Gold, dürfen wir dies benutzen für Trinken und Essen? Aber jetzt meine Frage. Du hast die Frage nicht beantwortet. Dürfen wir nicht? Na, bitte. Nur einfach so? Die Sache ist so, wenn Aluminium mehr ist und Gold wenig ist, dann können wir trennen, ist besser. Aber wenn wir nicht trennen können, dann können wir darin essen oder das benutzen. Wenn aber Gold mehr als Aluminium ist, dann nicht. Das ist das Gleiche. Trinken und essen. Trennen. Ja. Das heißt Al-Mudabbad. Al-Mudabbad, das ist diese Schichtung, Beschichtung. Es gibt eine Schicht von Gold oder Schicht von Silber. Nein. Man kann, aber lieber, dass man sowas nicht kauft. Ja, natürlich, das ist das Gleiche. Weil du guckst hier, was ist mehr? Gold und Silber mehr? Oder Aluminium sein Stil mehr. So verfährt man in diesem Sinne. Was passiert am letzten Tag mit einer Person? Was passiert am letzten Tag mit einer Person, die trinkt in Silber zum Beispiel Gefäßen? Na, Baha, Al-Arabi. Al-Ladhi. يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. Sehr gut. Man darf nicht in silbernen oder in goldenen Gefäßen trinken und essen. Es gibt auch dafür Beweis. Der Prophet Muhammad Sassan sagte, derjenige, der von silbernen Gefäß trinkt, der wird schlucken, der wird Feuer von Jahannam in seinem Bauch schlucken. Wal-Iyadu Billah. Da muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Muss man aufpassen, sehr aufpassen. Natürlich in der Hölle. طيب. Das ist alles, was wir hier haben. Jetzt die Frage aber, darf man Wudu machen? In goldenen und silbernen Gefäßen? Nein. Bitte? Genau. Man darf Wudu und Wudu von Gefäßen von Silbern und Gold machen, weil es keinen Beweis gibt, dass dies verbietet. Verbot ist, silberne und goldene Gefäße für Essen und Trinken. Aber für Wudu machen oder zum Beispiel, dass so eine Phase aus Gold bei dir hast, als Schmuck zu Hause, ist kein Problem. Aber Essen und Trinken nicht. Ich meine, es gibt manche Gelehrten, die sagen auch, Wudu nicht, weil das eine Art Arroganz ist oder Überheblichkeit. Aber in der Religion, Barakallahu Fikum, man braucht klaren Beweis. Da haben sie Qiyas, Analogieschluss gemacht, aber mit Qiyas kann man nicht verbieten und erlauben in solchen Themen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na, bitte. Aber du trinkst nicht. Wenn das geht, wenn bei dir geht, dann musst du aufpassen. Ja, wenn. Wenn das passiert, dann stell mir die Frage. Es gibt keinen Beweis, dass das sowas verbietet. Wenn man sagt, es gibt keinen Beweis, dass sowas verbietet, das ist klar dann. Pipe. Hadith Nummer 16. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من عنهما؟ من عنهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإيهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبر فقد طهر. ابن عباس رضوان الله عليه und sein Vater sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, إذا دبر الإهاب فقد طهر. Wenn die Haut eines Tieres gegerbt wird, dann ist das rein geworden, tahura, rein geworden. Gerben, weißt du nicht, was Gerben ist? Gerber ist die Sache ist, wenn du ein Tier hast und du nimmst sein Fell, sein Haut, ja, und dann macht man mit Salz und lässt man und dann kommt man und macht man mit Seife, mit anderen Mitteln und dann kannst du es später benutzen. Das ist Gerben. Wenn du sagst, radiyallahu anhuma, also Allah subhanahu wa ta'ala wohl zufrieden mit ihnen. Wer sind mit ihnen hier? Ibn Abbas und sein Onkel, sein Vater, Al-Abbas, der Onkel vom Propheten. Das Hadith ist bei Muslim. Gerben? Dabbar. Mein Name? Nein, aber wir sind kein Gerber. Wir sind kein Gerber. Das hat Geschichte. Diese Sache, das hat Geschichte, warum wir Dabbar bezeichnet worden sind. Aber wir sind normalerweise kein Gerber. Wenn Haut oder Fell eines Tieres gegerbt wird, dann ist das rein geworden. Weil die Häute und Fell von Tieren, das ist nicht rein, normalerweise. Das muss gegerbt werden, dann sagt man, das ist rein. Also du kannst das nicht benutzen normalerweise. طيب. اسمعوا بارك الله فيكم هنا اختلاف أهل العلم في هذا طبعا اختلف أهل العلم اختلافا عظيما في هذا الأمر الأحاديث التي وردت في هذا الباب طبعا أيما إهاب دبغ فقد طهر طبعا بارك الله فيكم المعنى هنا الإهاب هو جلد الحيوان الجلد أو اللي هو الوبر اللي عليه يعني الجلد عموما قبل الدباغة يسمى إهابا وبعد الدباغة يسمى أمرا آخر يعني ما يسمى بعد الدباغة يسمى بارك الله فيكم شن وقربة يسمى شن يعني بعد الدباغ يسمى شن أو قربة بس قبل الدباغ يسمى إهاب كما ذكرنا لأن البخاري روى حديثا من حديث سودة رضوان الله عليها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا نسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا هذا الحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد الميتة ميتة الحيوان لقوله أيما وأيما للعموم وفي المسألة سبعة أقوال القول الأول أن الدباغ يطهر كل جلد ميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيء عملا بالحديث أيما إهاب دبغاء فقد طهر الثاني لا يطهر شيئا طبعا الثاني صعب جدا لا يطهر شيء وهو مذهب جماهير الهادوية، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وقالوا هذا كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين، فقالوا هذا ناسخ لحديث ابن عباس المذكور. طبعا الحديث حديث عبد الله ابن حكيم عند أبي داود. ولكن أجيب على هذا، أجيب على هذا بارك الله فيكم بأجوبة كثيرة، بأجوبة كثيرة. الأول، الجواب الأول، قالوا أنه حديث مضطرب في سنده، فإنه روي عن كتاب النبي تارة، وتارة عن مشايخ من جهينة، وتارة عن من قرأ كتاب النبي، ومضطرب في المتن، فروي من غير تقييد بشهر أو شهرين أو 40 يوما، وروي بالإرشاد. وقيل أنه منقطع لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، ولذلك لم يأخذ الإمام أحمد بهذا القول. الجواب الثاني، قالوا أنه لا يقوى على النسخ، لأن حديث الدباغ الصح فإنه في صحيح مسلم، وروي من طرق متعددة، يعني حديث ابن عباس روي ابن عباس حديثان، أم سلمة ثلاثة، أنس حديثان، عائشة، المغيرة، ابن مسعود. قالوا وباعتبار أن الشهر والشهرين لم يتحقق في الحديث فبقي معلولا. ولا يقال إذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان، أي حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس، ومع التعارض يرجح، يعني يرجح، ويقول أهل العلم لا تعارض إلا مع الاستواء، يعني إذا استوى درجة الحديثان صحيح وصحيح، ونقول تعارض. الثالث، قالوا الإيهاب هو الأمر الذي لم يدبغ بعد، وبعد الدبغ يسمى شن وقربة. فإذا الجمع بين الحديثين، نقول الانتفاع بالإيهاب ما لم يدبغ لا فيه نهي، أما إذا دبغ فما عاد إيهابا، وهذا حسن. إذن ثلاث أمور: إما اضطراب السند فلذلك والمتن فلا يؤخذ به، حديث عبد الله بن عكيمة عند أبي داود، أو الثاني أنه لا يقوى على النسخ لأنه ما في تعارض من ناحية القوة، الثالث بأنه الجمع بين الحديثين، والجمع يكون إيهابا قبل الدبغ بعد الدباغة يصبح بارك الله فيكم شن وقرب. هذه الثلاث أجوبة على القول الثاني أنه لا يطهر الدباغ شيئا، والدباغ يطهر أكيد. ثالثا، بارك الله فيكم، القول الثالث، قالوا يطهر جلد ميتة المأكول لا غير، يعني فقط المأكول يطهره، أما إذا ما كان يؤكل الحيوان فلا. قالوا يرده عموم أيما إيهاب، قال أيما أي جلد. الرابع، قالوا يطهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جلد له، وهو مذهب أبو حنيفة أو أبي حنيفة. الخامس، قالوا يطهر إلا الخنزير. يرحمك الله، يطهر إلا الخنزير. والكلب مقيس عليه، وهو قول الشافعي. السادس يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابسات دون المائعات، يصلى عليه ولا يصلى فيه، وهو مروي عن مالك جمعا منه بين الأحاديث لما تعارضت. يعني فقط يطهر فيستعمل في اليابسات دون المائعات. السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وقد أجيب عن هذا بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت. والله تعالى على وعلم، بارك الله فيكم، أنه ينتفع بجلود الحيوانات إلا الخنزير والحيوانات التي لا تؤكل، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: دباغ الأديم زكاته. قال: دباغها زكاتها. فلذلك هنا تشبيه الدباغ بالزكاة، إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة تزكية الشاة في الإحلال، يعني لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها، فكذلك الزكاة بالنسبة للدباغ. يعني هذا أيضا قول. طبعا الحديث الآخر وهو الحديث الذي سيأتي سنتكلم عن هذا الأمر. بارك الله فيكم. في كومنت عن فيرج فيرن تيما في برجينس ودسل موسيا عن بشن متماخن Das wird, wenn jemand schläft, ein bisschen wach werden, weil dieses Thema, was wir jetzt erzählen, ein bisschen kompliziert ist. Und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ. Das wird, wenn die Haut eines verstorbenen oder verendeten Tier gegerbt wird, Das rein geworden, Tahura. Du kannst das benutzen und so weiter. Das bei Muslim. Und bei den vier, das wird bei Ibn Majah und At-Tirmidhi, Nasa'i und Abu Dawud. Jede Haut eines Tieres, das nach dem, jede Haut eines Tieres oder Verendeten, wenn es gegerbt wird, dann ist das rein geworden. Das Hadith, barakallahu fikum, ist klar hier bezüglich Gerben. Gerben. Das bedeutet, ein Tier stirbt oder ein Tier wird geschlachtet. Kann man die Haut dieses Tieres, Fell von diesem Tier einfach benutzen, oder gibt es Regeln dafür? Da könnte man hier eine Frage stellen, bevor wir weitermachen. Ich meine, warum diese Sache? Ich meine, warum dies mit Tieren und mit Gerben und solche Sachen? Weil unsere Religion für alles ist, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auch solche Sachen kommen vor im Islam, und das ist ein Beweis, dass diese Religion vollkommen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns alles erzählt, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es praktisch gemacht. Dieses Hadith, das ist bezüglich die Häute von Tieren. Ob wir das benutzen können oder nicht. Da sagt man, was ist die Weisheit? Die Weisheit ist sehr viel. Aber manchmal wissen wir und manchmal wissen wir nicht. Das wird, es gibt viele Weisheiten, die wir kennen, und manchmal kennen wir es nicht. Aber mindestens sagen wir medizinisch. Sauberkeit. Reinheit. Das sind viele. Es gibt hier sieben Aussagen von den Gelehrten. Die erste Aussage. Wir haben gesagt, Gerben macht jede Haut. Jede Haut von jedem Tier ob nach innen oder nach außen, das ist, weil du die Haut eines Tieres, du hast zwei, du hast innen und äußeren, äußerlich und innerliche Seite. Innerlich und äußerlich, jede, wenn du gerbst, dann ist dir ist diese Haut rein und du kannst benutzen, wie du willst. Beweis, Hadith von Ibn Abbas, was wir erwähnt haben. Okay? Zweite Aussage, und das ist die komplizierte vielleicht Aussage hier. Das ist ein bisschen kompliziert. Da haben sie gesagt, Gerben macht überhaupt nicht rein. Das bedeutet, ob du gerbst oder nicht gerbst, du darfst es nicht benutzen. Die Haut von den Tieren darf man überhaupt nicht benutzen. Das ist die zweite Aussage. Jetzt, Barakallahu Fikum, wenn ich diese Aussagen erwähne, das heißt nicht, dass ich sage, dies ist richtig und dies falsch, sondern wir erzählen nur auf. Nicht, dass einer kommt und sagt, ja, der sagt, man darf nicht. Das ist nur Aufzählen der Aussagen. Diese Aussage, die zweite Aussage, wurde von Al-Hadawiyya. Al-Hadawiyya, die sind diese Zahiriten. Zahiriyya, das wird sie nehmen, ein Hadith, sie nehmen das sofort so, wie das ist, ohne dass sie nach dem Grund oder Anlass suchen. So einfach, Punkt. Es gibt kein Illa bei ihnen. Und diese haben einen Beweis geholt, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, einen Brief geschickt hat. Abdullah ibn Uqayn hat das berichtet, der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns einen Brief geschickt. Ihr dürft von einem Verstorbenen oder Verendeten nichts nehmen, nicht benutzen. Fleisch oder Gefäße oder Knochen, auch die Haut. Ihr dürft gar nicht von einem Verendeten benutzen. Und sie, ja, Tiere natürlich, nicht von Menschen. Sowieso von Menschen nicht. Und da haben sie gesagt, das war, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben war, ein Monat oder zwei Monate. Aha, ich meine, das ist ein bisschen jetzt, wenn man das hört. Diese Aussage von Gelehrten wurde erwidert durch drei Hauptargumente. Erstes Argument, dieses Hadith ist Muttarib. Muttarib, das bedeutet, das kam mit vielen Verschiedenheiten in Überlieferungskette und auch im Text des Hadithes. Manche sagen zwei Monate, manche sagen 40 Tage, manche sagen drei Tage, manche sagen, das war ein Brief, manche sagen, das war eine Aussage, manche sagen, da haben sie Gelehrten, und es gibt noch eine Sache, manche Gelehrten haben gesagt, dieses Hadith von Abdullah ibn Uqayn ist schwach. So haben sie gesagt, ja, wenn das Muqtarib ist, dann ist es schwach, deshalb können wir nicht verwenden. Das ist eine Aussage. Die zweite Aussage, nein, das Hadith ist in Ordnung von Abdullah ibn Uqayn, aber das Hadith von Ibn Abbas ist stärker. Und das kam durch viele Sahaba überliefert. Und da kann man hier keine Annulation verwenden oder apogieren. Ja, man nesach. Da kann man nicht apogieren hier. Deshalb, Barakallahu Fikum, sagt man hier, man braucht gar nicht so apogieren. In diesem Zusammenhang, weil Hadith von Ibn Abbas stärker ist, deshalb wird Hadith von Ibn Abbas genommen. Drittes Argument, die haben gesagt, dass hier in arabischer Sprache schwer, weil ich hier mit Sicherheit arabische Sprache benutzen muss. Die haben gesagt, im Hadith steht Ihab. Ihab. Ihab. Das steht so in arabischer Sprache. Da haben sie gesagt, Ihab ist das Vorgerben. Das heißt, wenn das nicht gegerbt wird, heißt Ihad, die Haut eines Tieres. Wenn das gegerbt wird, heißt Shan. Shan. Nachgerben. Vorgerben, Ihad. Nachgerben, Shan. Deshalb haben Sie gesagt, wenn diese beiden Hadithe gegeneinander für uns so vorkommen, da können wir natürlich mit Sicherheit kombinieren. So sagen wir, vor dem Gerben darfst du nicht die Häute von den Tieren benutzen. Nach dem Gerben kannst du benutzen. Das ist die zweite Aussage. Das bedeutet, die zweite Aussage war, man darf nicht benutzen. Und diese drei Argumente waren Erwiderung. Das heißt, diese Aussage ist auch nicht stark. Drittens, Barakallahu fikum, die dritte Aussage, wir haben gesagt, es gibt sieben. Die dritte Aussage, das war drittes Argument. Jetzt kommen wir, dritte Aussage. Ich habe gesagt, man soll nicht schlafen. Drittens, dritte Aussage, da haben sie gesagt, Gerben macht die Häute von den Tieren, das wird von verendeten Tieren, rein, aber nur die Tiere, die man ihr Fleisch essen darf. Das ist, wenn das Fleisch nicht so im Essen ist, wie zum Beispiel Hund oder andere Dinge, da kannst du nicht benutzen, wenn das auch gegerbt wird. Aber hier haben sie gesagt, ja, aber Hadith von Ibn Abbas ist dagegen, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, jede Haut. Er hat nicht nur gesagt, von Geschlachteten oder nicht geschlachtet. Viertens, da haben gesagt, Gerben reinigt oder macht alle Häute rein, außer Schwein. Gerben macht alles rein, außer Schwein. Das ist gut. Ja. Fünftens, fünfte Aussage, haben sie gesagt, Gerben macht alles rein, außer zwei Tiere. Schwein und Hund. Das ist die Haut, wir reden von Haut. Sechstens, das ist von Imam Malik. Sechsten, von Imam Malik, sechste Aussage. Der sagte, Gerben macht alles rein, aber die Oberfläche und nicht die innerliche Seite. Die äußere Seite, nicht die innerliche. Das heißt, du kannst drauf beten, aber du kannst das nicht anziehen. Ja. Innen nicht. Innen bleibt unrein, aber außen bleibt rein. Malik, Malik. Siebten. Das ist jetzt eine Aussage, natürlich. Barakallahu fikum. Da haben sie gesagt, die siebte Aussage, du kannst die Häute von verstorbenen Tieren benutzen, ohne Gerben, auch ohne. Und sie haben ein Hadith geholt, was Hadith Nummer 18 ist normalerweise, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeikam und er hat ein verendetes Ziege gesehen. Der hat gesagt, warum benutzt ihr nicht die Haut von dieser Ziege? Da haben sie ihm gesagt, ja, sie ist doch verendet, verstorben. der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat verboten, dass man ihr Fleisch isst. Und in einer anderen barakallahu fikum Überlieferung, der sagt, yutahhiruha al-ma'u wal-qaraz. Das bedeutet, es wird rein mit Wasser und Qaraz. Qaraz, das sind Früchte von einem Baum, das benutzt man wie Seife. Und das benutzen die Gerber. Das bedeutet, das ist klar, wenn das gegerbt wird, dann kann man benutzen. Das sind barakallahu fikum die sieben Aussagen. Haut. Ja. Der Prophet hat gesagt, Allah hat das Fleisch verboten und nicht die Haut. Und er hat gesagt, Haut wird Haut wird rein mit Wasser und dieser Qaraz. Qaraz heißt das. Das sind wie Seiche, so etwas wie Seiche. Das sind die sieben Aussagen. Welche Aussagen sind, barakallahu fikum, die sage ich jetzt, die stärksten in diesem Zusammenhang? Die sind drei Aussagen, die stärksten. Die erste Aussage, dass man mit Gerben alle Häute von Tieren benutzen kann. Und die zwei Aussagen sind die stärksten. Und die zweite Aussage ist, alles, was man, was zulässig ist, zu essen, zu verzehren von Muslimen, wenn die Fleisch gegärt wird, dann kann man benutzen. Das sind die zwei stärkeren Aussagen, wallahu alam, von diesen allen Aussagen. Qaraz. Das ist ein Baum. Und es gibt Früchte von diesem Baum. Und wenn die benutzt werden, dann benutzt man, das sind wie Seife, verstehst du? Das ist wie die Bara, das ist wie Gerber. Und deshalb hier diese, sagt man, das ist allgemein, das ist sehr unbeschränkt, dieses Hadith. Und das wird beschränkt durch die Gerben, durch die Hadithe von Gerben. Das war Al-Bukhari. Al-Bukhari. Okay. Jetzt kommen wir zu Hadith 17, weil das auch damit zu tun hat. Hadith 17. طبعا فهمنا نحن اقوى دليلين في هذا الباب والله اعلم او اقوى قولين في هذا الباب القول الاول والثالث لانه الثالث يشمل الخنزير ويشمل كل شيء لانه يقول يطهر جلد ميتة المأكول لا غير ويرد جلد ميتة المأكول نعم Das ist die siebte Aussage. Ich habe keine Nummer. Jetzt kommen wir zu Hadith 17, habe ich gesagt. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان فهو صحيح الجامع سلمة ابن المحبق بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتجديد الموحدة المكسورة والقاف سلمة صحابي يعد في البصريين رحمك الله، وهو غير يعني ما له مشهور، ليس مشهورا بين الصحابة رضوان الله عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، أي أخرجه وصححه ابن حبان. وعند أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن سلمة بلفظ آخر وهو دباغ الأديم زكاته، وفي لفظ دباغها زكاتها، وفي أخرى دباغها طهورها طهورها، وفي لفظ زكاتها دباغها، وفي لفظ زكاة الأديم دباغه. انتبه، دباغ الأديم زكاته، وفي لفظ زكاة الأديم دباغه، وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس. وفي تشبيه الدباغ بالزكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة تزكية الشاة في الإحلال. تشبيه الدباغ بالزكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة تزكية الشاة في الإحلال. يعني أنت لما تريد تأكل الشاة لازم تذبحها حتى تستطيع تأكلها، فكذلك الدباغ بالنسبة لتطهير الجلود، إذا ما دبغت ما طهرت. فبعد هذا نستطيع نقول معناته حديث ابن عباس أعم. طيب فهمتم هاي؟ يعني نرجع معناته لحديث ابن عباس، يعني ابن عباس أعم في هذه المسألة. المشكلة أيضا هي في الخنزير بالذات، لأنه أهل العلم قالوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإنه رجس، أي الخنزير رجس، وحتى يعني حتى قالوا ما عنده جلد، أبو حنيفة يرى أن الخنزير ما عنده جلد عليكم السلام، فذلك قول ابن عباس هو الأعم في هذا الباب. وأما قوله دباغ الأديم زكاته، يعني كما أن، طبعا هناك من أهل العلم من فهم المسألة غير، من فهم أنه الحيوان الذي يؤكل جلده الذي يؤكل لحمه إذا دبغ جلده طهر واستخدم، هناك من يقول إذا ما يؤكل لحمه فحتى لو دبغ ما يطهر خلاص، الطهور هو في الزكاة، يعني إذا يزكى يطهر وإلا فلا، والله أعلم. عن سلمة ابن المحبق، سلمة ابن المحبق ذاكت دبغو بيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاكت دباغ جلود الميتة طهورها جردن فندن هويتن دفشتابن تيغن تيغن تيغن تيغن تيغن جردن von Häuten von verstorbenen Tieren macht diese, das wird die Häute, rein. Al-Muhabbiq. Salama barakallahu fikum ist ein Sahabi, der ist nicht so bekannt, der ist nicht so bekannt, und der war in Basra, in Irak. Mir hat auch der Autor hier von ihm nicht erzählt. Der hat dieses Hadith berichtet, das bedeutet, das ist auch das gleiche wie Ibn Abbas, wie das der Hadith Nummer 16, was wir gesagt haben. Ibn Abbas sagte, Ayyuma ihaben dubira faqad tahura, das bedeutet, jede Haut von einem Tier, wenn das gegerbt wird, dann ist das rein geworden. Das ist auch das gleiche. Das ist auch das gleiche. Aber in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, gibt es noch Hadithe, und zwar Dibagul Adimi Zakatuhu, Dibaguha Zakatuha. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Dibagul Adimi Zakatuhu. Das bedeutet, Gerben von einem Tier, von Haut eines Tieres, was man, das Fleisch von diesem Tier, was man verzehren kann, ist das Schächten. Das bedeutet, das Schächten Das islamische Schächten vereint Tier, lässt uns das Fleisch essen. Und das Gerben von seiner Haut lässt dieses Haut rein, macht. Ja. Zakatu al-Adimi dibaghuhu au dibaghu al-Adimi zakatuhu. Das wird gerben. Ja, das ist bei 17 noch, wir sind bei 17. Gerben von Haut eines Tieres ist wie ihn zu schächten, wie das Tier zu schächten. Das heißt, Gerben macht die Haut eines Tieres rein. Das gleiche, oder das ist ein Beispiel, wie das Schächten lässt uns von einem Fleisch eines Tieres essen. Das ist erlaubt, hier in diesem Zusammenhang. Ich wiederhole nochmal, dass ihr das versteht. Jetzt, du hast ein Tier. Du hast zum Beispiel ein Schaf. Kannst du von Schaf, von dem Fleisch, essen so normal? Nein. Du musst erstmal schächten, richtig islamisch. Okay? Wenn du geschächtet hast, dann darfst du auch essen. Aber wenn das verstorben ist, dann darfst du nicht essen. Bei Häuten von Tieren, wenn diese Tiere erlaubt zu uns sind, bei Tieren ist, Gerben macht ihre Häute rein. Wie Schächten macht das Fleisch von den Tieren für uns erlaubt. Und hier haben die Gelehrten etwas anders verstanden, und zwar, da haben sie gesagt, man darf nur die Häute von den Tieren, die für uns erlaubt sind, gerben und nicht alle. Aber ist diese Aussage hier treffend? Das war die dritte Aussage, was wir gesagt haben vorhin. Die dritte Aussage. Allahu a'lam. Weil das nicht so treffend ist. Und das bleibt, der Hadith von Ibn Abbas, die erste Aussage, das bleibt immer die stärkste.